Lektion 11 B1a 1 Der Kardiologe aus Köln ist am Telefon. Kann ich das Gespräch durchstellen? 2 Es muss ganz schnell jemand kommen. Wir haben einen schweren Asthmaanfall auf Station 4, Zimmer 19. 3 Bitte sofort auf Station 9, Überwachungszimmer. Wir haben hier eine Reanimation. 4 Wenn wir Frau Müller in den OP bringen, sollen wir die Lagerungsschiene mitbringen? 5 Bei Herrn Müller ist der Blutzucker bei 285. Wie viel Einheiten Insulin soll er bekommen? 6 Die kleine Diana hat wieder so starke Schmerzen. Darf sie noch mal ein Zäpfchen haben? 7 Denken Sie bitte dran, dass bei Herrn Springer noch die Drainagen entfernt werden müssen. 8 Das Blut für Frau Olczewski ist jetzt da. Können Sie gleich hochkommen? 9 Wir finden bei Frau Zimmer überhaupt keine Vene. Könnten Sie bitte mal auf die 3 kommen? 10 Es dauert in der Endoskopie etwas länger. Ich komme so gegen 18 Uhr auf die Station. 11 Bei uns ist der Herr Solai und soll ein MRT bekommen. Ich kann aber keine aktuellen Nierenwerte in der Akte finden. 12 Halten Sie es für sinnvoll, noch einmal eine Chemotherapie anzuschließen? 13 Haben Sie sich die MRT-Bilder schon anschauen können? Von uns aus sehen wir da schon eine OP-Indikation. 14 Frau Kuhlmann soll bitte auf ihrem Zimmer bleiben. Ich muss sie noch wegen der Radiojodtherapie aufklären. 15 Ich wollte Sie nur daran erinnern, dass Frau Lipinski heute die Leberpunktion bekommt und nüchtern bleiben muss. 16 Der Chef benötigt dringend die Röntgenbilder von Frau Sammer zur Besprechung. 17 Wir haben mehrfach versucht, einen DK zu legen, aber wir bekommen ihn nicht rein. Möglicherweise ist es eine Stenose. Vielleicht schaffen Sie es ja. 18 Darf ich Ihnen die Patientin mit dem Exanthem in die Ambulanz schicken?